ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Martin Kerkhoff und das sind unsere Themen. Anschlag in St. Petersburg, Führungsproblem an Grundschulen und das Wetter bringt Regen. Es ist 5 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Die Hintergründe des Bombenanschlags in St. Petersburg sind weiter unklar. Inzwischen schließen die russischen Behörden noch einen Terroranschlag nicht mehr aus. 10 Menschen wurden gestern bei der Explosion in einem Supermarkt verletzt. Dirk Zeitler mit weiteren Infos. Der noch unbekannte Täter hatte den Sprengsatz selbst gebaut mit 200 Gramm Dynamit und vielen Metallteilen, um bei der Explosion besonders großen Schaden anzurichten. Zeugen sagen, es gab einen lauten Knall, die Erde bebte und es entwickelte sich sofort dichter Rauch. Speziell geschulte Ermittler sind aus Moskau nach St. Petersburg gekommen und die schließen bislang nichts aus. Vielleicht wollte der Täter den Supermarkt erpressen. Auch organisierte Kriminalität und Terror sind möglich. Im neuen Jahr beginnen Union und SPD mit ihren Sondierungsgesprächen für eine mögliche neue große Koalition. Die Deutschen glauben allerdings nicht daran, dass es schnell Klarheit gibt. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov rechnen nur 37% damit, dass vor Ostern eine neue Bundesregierung steht. Jan-Henner Reitze berichtet. Ein Vierteljahr lang steht hinter der politischen Zukunft Deutschlands schon ein Fragezeichen. Mehr als 40% der Deutschen glauben, dass dieser Schwebezustand die politische Handlungsfähigkeit auf internationaler Ebene einschränkt und das Ansehen Deutschlands im Ausland beschädigt. Dass eine große Koalition wirklich zustande kommt, ist auch alles andere als sicher. Schließlich muss die SPD-Basis davon überzeugt werden und viele Sozialdemokraten bevorzugen den Gang in die Opposition und eine Minderheitsregierung. An den Grundschulen in Deutschland sind rund 1000 Schulleiterstellen unbesetzt. Das hat eine Umfrage der Bild-Zeitung unter den Kultusministerien der Länder ergeben. Der Lehrerverband schätzt, dass derzeit jede 10. Grundschule keine Leitung hat. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nennt als Gründe unter anderem den Stress und die Bezahlung. In Deutschland startet heute der Feuerwerksverkauf für Silvester. Die hiesige Branche hofft auf gutes Wetter und der Zoll warnt traditionell vor illegalem Feuerwerk. Diana Zimmermann berichtet. Wenn das Wetter passt, es also möglichst trocken und wolkenfrei in der Silvesternacht wird, kaufen die Leute mehr Raketen. Die Aussichten sind derzeit durchwachsen, aber noch bis zum 30. Dezember können sich Kunden ja mit Feuerwerk in den Geschäften eindecken. Schon seit Wochen boomt der Verkauf jenseits der Grenzen, vor allem in Polen, und deshalb warnt der Zoll vor illegalem Feuerwerk aus dem Nachbarland. Rund 137 Millionen Euro geben die Deutschen für Raketen und Co. aus. Am beliebtesten bleiben Batteriefeuerwerke. Also einmal anzünden und möglichst lange staunend in den Himmel schauen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der 61 bei Viersen ist eine Polizistin ums Leben gekommen. Eine Kollegin schwebt in Lebensgefahr, ein weiterer Polizist wurde schwer verletzt. Der Polizeiwagen der 3 stand in der Nacht mit Blaulicht- und Warnblinkanlage auf dem Standstreifen. Trotzdem raste ein Lastwagen in das Auto. Und das waren die Nachrichten mit Martin Kerkhoff. Das Wetter. Es ist bedeckt und regnet. Im Bergland fällt Schnee. Die Temperatur ist auf 3 bis minus 2 Grad zurückgegangen. Am Donnerstag ist es bewölkt. Ab und zu fallen Schauer, maximal 5 Grad. NRW Verkehr. Keine Staus, gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Morgen. Mit Markus Steinacker und DJ Snake und Justin Bieber. Let me love you. Guten Morgen. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Give up. Antenne Düsseldorf. gleich bei unserem besten Mix, Corona Rhythm of the Night. Und es ist einfach nur mega geil. Oder? Wenn man den Schnee unter den Skiern knirschen hört, wenn die Luft eiskalt und klar ist und man richtig spürt, wie diese kalte Luft in die Lunge fließt. Und wenn man dann noch Schalke-Fan ist, dann ist eigentlich alles perfekt. Für Ski-, Sport- und vor allem Biathlon-Fans gibt's heute was ganz, ganz Großes. Auf Schalke gibt's wieder die volle Packung Wintersport- und Après-Ski-Party. Bei der World Team Challenge wird die Felddienst-Arena in Gelsenkirchen wieder zur Schnee- und Partymeile. Christian Hoch aus der Redaktion, guck mal für uns auf das Event. So klingt die Felddienst-Arena bei Spielen des FC Schalke. Und so beim Biathlon auf Schalke. Von der Stimmung ist da echt kaum ein Unterschied zu hören, denn auch in diesem Jahr werden wieder über 40.000 Menschen beim Biathlon auf Schalke erwartet. Doch was macht dieses Event eigentlich so besonders? Es ist diese Mischung aus Sport und Party. Dieses Jahr will Laura Dahlmeier den Titel auf Schalke gewinnen. Die ist aktuell die beste Biathletin der Welt und deswegen auch die Favoritin. Vor und nach den Wettkämpfen, da dreht sich aber einfach alles um die Stimmung. Mit 3.500 Kubikmetern Schnee und fast 1.400 Tannenbäumen wurde auf Schalke eine echte Winterlandschaft gebaut. Mallorca, da bin ich. In der Arena selbst macht dann Schlagerstar Mia Julia nochmal ordentlich Stimmung. Da kann auf den Tribünen auch nochmal so richtig abgetanzt werden. Wie jedes Jahr bleibt auch die Schneeballschlacht-WM ein echtes Highlight. 32 Teams beschmeißen sich da einfach den ganzen Tag mit Schneebällen. Das ist auch besonders beliebt. Nach den Wettkämpfen geht's weiter ins sogenannte Winterdorf. Da steigt dann die größte Après-Ski-Feier im Ruhrgebiet. Rund um die Buden mit Glühwein, Bier, da legen zwei DJs auf. Biathlon auf Schalke, für die Besucher einfach ein fester Termin im Kalender. Es war gigantisch heute. Alleine vom Feuerwerk her und Atmosphäre war riesig. Publikum total super und alle sind mitgegangen. Organisation hervorragend. Ich war zweimal hier jetzt schon und immer toll. Kann man nur empfehlen. Sehr gut. Die große Biathlon-Party auf Schalke steigt heute in der Felddienst-Arena in Gelsenkirchen. Unser Reporter Christian Hoch hat mal zusammengefasst, was da alles passiert. Los geht's heute Vormittag schon ab 11 Uhr und am Ende gibt's dann die fette Après-Ski-Party. Da hätte ich Bock drauf, da wäre ich, glaube ich, dabei. Antenne Düsseldorf. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. We'll be right back. Morgen, wir haben 20 nach 5 und wir haben neue Musik zum Wachwerden für Sie. Kommt jetzt von Tom Gregory, Run to You. Antenne Düsseldorf. If you let me into your arms, maybe we can spend the night. Do whatever, whatever, whatever, whatever you want to do. That's alright. If you called me in the morning and I'd been on your mind. Cause whenever, whenever, whenever, whenever you need me, I'll be on time. I will run, run, run to you. If you want, want, want me to. There's something in the way that you move. And I wanna run, run, run to you. If I whisk you off your feet, dear, would you grace me with your smile? Forever, forever, forever, forever, just you and I, sounds just fine. And when we both grow older, and I am old and blind, oh, tell me, oh, tell me, oh, tell me, oh, tell me you'd be by my side. You stay mine. I will run, run, run to you. If you want, want, want me to. There's something in the way that you move. And I wanna run, run, run to you. I will run, run, run to you. If you want, want, want me to. There's something in the way that you move. Run, run to you. If you want, want, want me to. There's something in the way that you move. And I wanna run, run, run to you. I will run, run, run to you. If you want, want, want me to. She sends me with her regards. Oh, ballroom eyes shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on file. She's all I ever wanted. Let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Go give me time to cover my tracks. Is your moon and your Paul and Jacks? But they're not what I

als wären wir wieder Kinder. Hier wegzugehen war richtig, doch auch hart. Wir haben viel erlebt. Eine Geschichte, die uns ewig bleibt. Und haben viel gesehen. Das ist gut für 100 Leben reicht. Und ohne mich heute nicht so auf morgen freuen. Ist es nicht das, was zählt? Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Oh, eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur, was ewig bleibt. Maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. Till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes low, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying to run with these handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. A sunlight cut into the bone, bone, bone, start the healing. Oh, when I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sat till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up and I feel my love coming up again. Suddenly the sun goes up and the dark is gone. We made it to the dawn and I don't miss you anymore. When the sun goes up, I can feel my love coming back again. Wie wär's? Dein neuer Mega-Flat-Screen gegen meinen Röhrenfernseher aus den 90ern. Lass mich kurz überlegen. Nee, mein Radio bietet mir den besseren Tausch an. Antenne Düsseldorf. 10.000 für 10. Der Tausch deines Lebens. Zehner sammeln, Radio hören und mit der richtigen Seriennummer 10.000 Euro gewinnen. Jeder 10-Euro-Schein kann der richtige sein. Und damit Sie nicht den Überblick verlieren, registrieren Sie Ihre Scheine ganz einfach in unserem Zehner-Checker auf der Homepage. antennedüsseldorf.de. 10.000 für 10. Der Tausch deines Lebens. Ab dem 8. Januar bei uns. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Find them. I've got no. Vor sechs. Guten Morgen. Antenne Düsseldorf. Dem alten Jahr geht die Puste langsam aus. Es ist vielleicht auch besser so. Neues Jahr, neues Glück. Wobei, wenn Ihnen jetzt auch nichts unbedingt einfällt, was schlimm war oder was im nächsten Jahr unbedingt besser werden muss, dann entspannen Sie sich einfach. Bettina Förster empfiehlt eine ordentliche Portion Dankbarkeit für 2018. Augenblick mal nachgefragt. Besser geht scheinbar immer. Das hört man oft. Das nächste Handy muss noch mehr können. Das nächste Auto braucht auf jeden Fall mehr Extras. Und der Urlaub, der soll noch luxuriöser werden. Manchmal ist das eigene Portemonnaie nur zu klein für all diese schönen Dinge. Eigentlich nicht weiter schlimm. Doof nur, wenn man sich davon die Laune vermiesen lässt. Doch es gibt ein Gegenmittel. Es tut unheimlich gut, wenn man sich einfach mal wieder bewusst macht, was man alles hat und wofür man dankbar ist. Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erlebe, wo ich gesund bin. und dass wir genug zu essen haben, denn ich war ein Kriegskind. Ne? Für die Gesundheit meines Mannes, ja. Das sind Menschen, die ich mag in meiner Umgebung. Das ist aber auch mein Job, der mir manchmal irre viel Spaß macht, manchmal nicht. Aber trotzdem bin ich dankbar, dass ich ihn habe. Ich bin dankbar, wenn ich gesund bin, wenn es meiner Familie gut geht. Dass man eine gute Familie hat, viele gute Freunde hat und dass man mit denen auch zusammen das neue Jahr feiern kann. So viele Menschen habe ich getroffen, die mir erzählt haben, wofür sie dankbar sind. Das fand ich großartig. Mit einem dankbaren Herzen kann man gut in den Tag starten. Bettina Förster von der Evangelischen Kirche für Augenblick mal. Vergolden, feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Nicht schlafen, hast du auch kein Auge zu. Lass uns gemeinsam warten, ich für mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Morgen, 6:12. Was würden Sie sagen? Wer war der Verlierer des Jahres? Denke ich auch. Bart, Brille, Glatze. Martin Schulz ist der Loser 2017. Das denken sogar 2/3 der Deutschen. Mehr dazu gleich in den Nachrichten 6 mit Rosena Siandi. Ich bin Markus Steinacker und habe noch Musik von Gewinnern für Sie. 2017 ordentlich durchgestartet. Offenbach, Be Mine. Tollen Donnerstag, alles Gute. Antenne Düsseldorf. And I want you to be mine. Antenne Düsseldorf. 34 Millionen. Diesen Freitag im Euro-Jackpot. Rund 34 Millionen Euro. Jetzt in deiner Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Euro-Jackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Teilnahme ab 18. Gewinnchance rund 1 zu 95 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in ihrer Westlotto-Annahmestelle. Yo, ich bin Jay und das geht an meinen Bro Mika, wo ich Handynummer krass vercheckt hab. Deshalb über Radio. Yo, Digga, lass mal heute Abend hart gönnen. Stabile Maracuja-Shisha im Smoke Palace. Richtig nice Girls am Start, Digga. Gediegenster Tindergarten. Vorher geh ich Fitness. Normal, Digga. Body Transformation. Yalla, was geht ab? Mach mal Ansage. Ey, wart mal, ich hab Anruf. Hallo. Natürlich mach ich vorher noch die Lateinhausaufgaben. Bis später, Mama. Hab dich lieb. Tschüss. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 6. Das ist der beste Mix. Sweet innocent child, with your open eyes, you've seen us for who we really are. And I know that there'll be tomorrow, so that hope can have its magic stars and mystery, my open heart. Why did we make it so hard? This life is so complicated until we see it through the eyes of a child. Why did we make it so hard? I know you, I've seen your face before. You brought me to this open door, afraid to walk through. Please take my hand. Magic stars and mystery, my open heart. Why did we make it so hard? This life is so complicated until we see it through the eyes of a child. Why did we make it so hard? This life is so complicated until we see it through the eyes of a child. Where we'll go from here, 'cause love doesn't break with the right amount of care. In your hands is whom you've chosen to be. Life is a freedom now, go out there and be free. Antenne Düsseldorf.